Eigentlich ist alles schnell gesagt. Über die Flüchtlingskrise wurde in der 2,5-stündigen Dreierrunde überhaupt nicht gesprochen. Dieses Thema blieb nur dem Vier-Augen-Gespräch zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer vorbehalten. Und in den anderen Fragen, dem 6-Punkte-Katalog von Sigmar Gabriel mit den Fragen zur Erbschaftssteuer, der Lohnangleichung von Frauen und Männern sowie der Angleichung der Ost-West-Renten, um nur einige Stichpunkte zu nennen, soll es jetzt einen Fahrplan geben. Sprich, den Wunsch, diese Fragen in den kommenden Wochen wirklich zu lösen. Anfang Oktober soll es dann ein weiteres Spitzentreffen geben, bei dem zumindest bei diesen Themen Nägel mit Köpfen gemacht werden sollen. Erklärungen gab es danach nicht, auch nicht vom Regierungssprecher Steffen Seibert, der twitterte nur vom anschließenden Treffen der Kanzlerin mit den Regierungschefs aus gleich 5 EU-Ländern, um über die Zukunft der EU zu reden. Stattdessen ging die Diskussion außerhalb des Kanzleramtes munter weiter. Der bayerische Finanzminister und CSU-Vize Markus Söder erklärte im ZDF mit Blick auf die zwischen den Unionsparteien und der AfD schwankenden Wähler: Denen reicht es nicht, wenn wir nur erklären, wir schaffen das, sondern die wollen ein, wir ändern das. Und ich glaube, dass es tatsächlich mehr geht als um eine Wahl. Es geht um die Frage der Bindungskraft der Volkspartei Union generell. Da hatte CSU-Chef Horst Seehofer noch vor dem Treffen im Kanzleramt postuliert, er wolle die Gemeinsamkeit mit der CDU, aber nicht um jeden Preis. Dem konnte in der ARD Kanzleramtsminister Peter Altmaier, der bei den Gesprächen in Berlin nicht dabei war, nur einen Appell entgegenhalten. Es ist die gemeinsame Pflicht von CDU und CSU, am Ende das Trennende zu überwinden. Wir haben so viele Aufgaben, auch jenseits der Flüchtlingskrise, dass wir geschlossen arbeiten müssen. Das erwarten unsere Wählerinnen und Wähler und das wissen auch die Mitglieder der CDU und die der CSU. Deshalb bin ich sehr optimistisch, dass wir uns in den nächsten Wochen nicht nur annähern werden, sondern auch gemeinsam bei allen wichtigen Fragen agieren. Nur ist dabei die Frage noch nicht beantwortet, wer sich in welche Richtung bewegt. Die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, sprach in der ARD von einer blamablen Vorstellung der Koalition. Da fragt man sich tatsächlich, was das noch für Handlungsfähigkeit bedeutet, dieser Koalition. In Wahrheit ist es offenbar so, dass man über ein Thema, was alle umtreibt, nicht mal reden kann, weil die Koalitionäre so weit auseinander sind. Das ist ein Armutszeugnis.